Die schönen Tage sind vergangen, dein Herz ist längst schon nicht mehr mein. Doch immer denk ich voll Verlangen, das Glück, es konnte nicht größer sein. Am Abend auf der Heide, da küssten wir uns beide. Was keiner weiß, was einer weiß, nur ich. Am Abend auf der Heide, da küssen wir uns beide. Seit dieser Stunde, dort zu seinem Mondeschein, bin ich nur dein und denk allein an dich.